geht die Zeit im Nu. Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Also, wenn man ins Bett gehen und schlafen soll, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel ins Bett gehen und schlafen. Aber das ist so ziemlich die langweiligste Möglichkeit. Wenn eine Freundin oder eine Schwester bei einem mit im Zimmer schläft, kann man noch ganz lange Quatsch reden. Wenn man alleine schläft, kann man heimlich mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke lesen. Obwohl das ja nicht gut ist für die Augen, sagt Mama. Aber wenn man ein neues Hochbett hat, mit einer richtigen Rutsche, dann kann man nicht lesen und schon gar nicht schlafen. Dann muss man rutschen. So war das jedenfalls bei mir, als ich mein Hochbett erst ein paar Tage hatte. Ich hätte mal lieber schlafen sollen. Aber hört euch lieber selber an, was damals Schlimmes passiert ist. Ja, das macht Spaß. Ups, nicht so laut, sonst hört mich Papa noch. Mama ist beim Elternabend. Papa sitzt vor dem Fernseher. Und Conny? Die soll eigentlich in ihrem neuen Hochbett liegen und schlafen. Aber zu dem Hochbett gehört auch eine Holzrutsche. Und deshalb schläft sie nicht. Unter dem Hochbett sitzen übrigens Connys Stofftiere. Und daneben liegen ein paar Spiele und Bücher. Und gegenüber vom Hochbett steht ihr Kleiderschrank. Conny rutscht und rutscht. So lange, bis ihr die Rutscherei, nein, nicht etwa zu langweilig wird, sondern zu langsam. Deshalb holt sie heimlich Wasser und Seife und macht beides auf die Rutsche, damit sie glatter wird und Conny noch mehr Schwung hat. Und da passiert es. Ja, juhu! Au! Aua! Mein Bein! Aua! Durch die Seife rutscht Conny so schnell die Rutsche hinunter, dass sie gegen den Kleiderschrank prallt. Das tut weh. Schnell will Conny zu Papa laufen, aber das geht nicht, weil ihr Bein so weh tut. Papa! Papa, aua! Conny, ich habe es rumsen gehört. Conny, was ist passiert? Was ist mit deinem Bein? Papi, es tut so weh! Ja. Ach, das geht wieder weg. Zeig mal her. Aha. Zum Glück hat Papa Connys Unfall gehört. Als er sieht, was mit ihrem Bein passiert ist und dass Conny überhaupt nicht mehr damit auftreten kann, telefoniert er sofort einen Krankenwagen herbei. Dann ruft er auch noch beim Elternabend an, damit Mama zum Krankenhaus kommen kann. Der Unfallwagen bringt Conny und Papa mit Tatütata zum Hospital. So, Conny, wir sind da. Die Männer bringen dich jetzt rein und dann guckt sich ein Arzt ganz schnell dein Bein an. Papi, bleib bei mir. Ja, natürlich. Ich bleibe die ganze Zeit bei dir. Und ich glaube, dass Mama... Ah, da ist sie schon. Conny! Conny, was ist denn nur passiert? Mami! Oh, komm, Schatz. Ich habe Wasser und Seife auf die Rutsche gemacht. Mhm. Und dann bin ich viel zu schnell runtergerutscht. Oh. Und ich konnte nicht mehr bremsen. Und dann bin ich voll gegen den Schrank gerutscht und so mit dem Bein umgeknickt. Und jetzt tut das Bein ganz doll weh. Bist du mir böse, Mama? Nein, Conny, überhaupt nicht. So etwas kann passieren. Aber jetzt wollen wir erst mal sehen, was mit deinem Bein ist. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Hm? Es fühlt sich aber schlimm an. Die Männer aus dem Krankenwagen schieben Conny auf einer Trage mit Rädern darunter zu einer Art Liege, auch mit Rädern. Auf die wird sie hinübergehoben und dann bringt eine Krankenschwester sie zum Röntgenraum. Im Krankenhaus bleibt Mama immer bei ihr, während Papa wieder nach Hause gefahren ist, weil er ja am nächsten Tag arbeiten muss. Auch als Conny von der Schwester erst einmal eine kleine Spritze bekommt, ist Mama bei ihr. Siehst du, das ist die kleine Spritze. Die piekst ein bisschen, aber dafür sind die Schmerzen dann auch ganz schnell weg. Hoffentlich. Ganz bestimmt. Achtung. So, das war's schon. War doch nicht schlimm, oder? Nein. Jetzt müssen wir dein Bein röntgen, damit wir sehen, ob der Knochen kaputt ist. Ja, aber ich fürchte, es sieht ganz so aus. Na, wir schauen uns das mal genau an. Im Röntgenraum wird Conny auf eine harte Liege gelegt. Über ihren Bauch kommt eine Bleischürze. Die Krankenschwester bewegt einen großen, summenden Kasten so über der Liege hin und her, dass da, wo Connys Bein wehtut, ein kleines Lichtkreuz zu sehen ist. Dann darf sie sich nicht mehr bewegen. Die Schwester geht raus, der große Kasten summt noch lauter und macht in dem dunklen Raum ein Foto von Connys Knochen. Später zeigt der Arzt Conny auf dem Foto, dass der Knochen tatsächlich gebrochen ist. Conny muss operiert werden. Das war vielleicht ein Schreck am Abend. Da hat sich Conny doch tatsächlich beim Rutschen ein Bein gebrochen. Und dann ist der Bruch auch noch so unglücklich, dass er operiert werden muss. Aber weil Conny nach der Spritze kaum noch Schmerzen hat, schläft sie sogar ganz gut in dem großen, eisernen Krankenbett. Jedenfalls, nachdem Mama für sie noch das selbst ausgedachte Schlaflied vorträgt, mit dem sie Conny immer in den Schlaf gesungen hat, als sie noch ein Baby war. Schlafe ein, Kindelein, schlafe ein und träum recht fein, Äuglein zu und im Nu hast du deine Ruh. Denk dir etwas Schönes aus, meine kleine Zaubermaus. Eins, zwei, drei, Zauberei, kommt der Schlaf herbei. Und als Schwester Ulla am nächsten Morgen wieder mit einer Spritze kommt, hat Conny überhaupt keine Angst. Wohin bekomme ich die Spritze? In den Arm. Da hast du eine schöne, kräftige Ader. In die pieksen wir jetzt mal ganz kurz hinein und dann wirst du wieder müde. Aber ich habe doch genug geschlafen. Nein, noch nicht. Denn jetzt wirst du operiert. Wir wollen dein Bein doch ganz schnell wieder in Ordnung bringen. Na gut. Tatsächlich macht die Spritze Conny wieder ganz müde. Sie bekommt ein Operationshemd an, das ist hinten offen, und eine Art Haube wird ihr auf den Kopf gesetzt. Dann wird sie in den Operationssaal gefahren. Alle Ärzte und Schwestern hier tragen grüne Kittel. Einer der Ärzte setzt Conny eine Maske auf. Daraus atmet sie seltsame Luft ein, bis sie ganz tief schläft und nicht spürt, wie der Arzt ihr Bein in Ordnung bringt. Als Conny aus der Narkose aufwacht, so heißt die Betäubung bei einer Operation, sitzt Mama bei ihr. Und zunächst ist auch Ulla da, die Krankenschwester, die Conny schon kennt. Conny! Aufwachen! Ist es schon morgen? Conny, du bist im Krankenhaus. Was? Ich habe so gut geschlafen. So gut. Conny, weißt du, warum du hier bist? Ja, weil ich mir das Bein gebrochen habe. Es tut aber gar nicht mehr weh. Weißt du, wer ich bin? Ja, natürlich, Schwester Ulla. Okay, dann lasse ich dich jetzt zum Aufwachen ein bisschen mit deiner Mama allein. Später bringen wir dich auf die Kinderstation. Bis dann, Conny. Bis später. Es ist alles gut gelaufen, Conny. Gut sieht dein Bein jetzt aus. Einen schönen schneeweißen Gipsverband hast du. Wo? Oh ja. Ui, der ist aber schwer. Was kicherst du, Mäuschen? Ich finde, mein Bein sieht aus wie eine Mumie. Wie die ägyptische Mumie aus meinem, was ist das, Buch? Ja, das stimmt. Aber dein Bein ist noch ganz lebendig und in ein paar Wochen kannst du damit genauso herumlaufen wie vorher. Und rutschen? Naja, rutschen auch, obwohl dein Vater und ich uns wohl etwas überlegen müssen mit der Rutsche und dem Schrank in deinem Zimmer. Ich hab Durst. Kann ich etwas zu trinken haben? Moment mal, ich schau, wo die Krankenschwester ist. Schnell hat Connys Mama die Schwester gefunden. Die sorgt dafür, dass Conny erst einmal aus dem Aufwachraum auf die Kinderstation gefahren wird. Und dort bekommt sie dann auch sofort ein großes Glas Saft. Aber jetzt, da Conny etwas Zeit zum Nachdenken hat, kommen auch wieder Fragen in ihren Kopf. Mama, wie lange muss ich denn hier im Krankenhaus bleiben? Ich weiß es noch nicht, Conny, aber ein paar Tage bestimmt. Aber dann, Mama, ich will nicht allein hier bleiben. Ach, das musst du doch auch nicht, mein Schatz. Sieh mal hier, direkt neben deinem Bett ist noch eines. Ein größeres für mich. Ich darf mit in deinem Zimmer schlafen. Das ist gut, Mama. Bleib bei mir. Ich bin so müde. Mama, ich kann kaum meinen Arm heben. Guck mal. Ja, Conny, das kommt von der Operation und von der Narkose. Ruh dich ruhig noch ein bisschen aus, hm? Komm. Conny ist wieder ein wenig eingeschlafen. Und das ist gut so, denn wenn sie ruhig liegen bleibt, heilt das Bein schneller. Connys Mama hat ein Buch dabei und verbringt die Zeit mit Lesen. Als eine Weile später die Tür aufgeht, ist Conny sofort wieder wach. So, da ist die böse Krankenschwester schon wieder, die kleine Kinder mit Spritzen piekst und auf Operationstische hebt. Stimmt nicht. Du bist gar nicht böse. Nein, nicht wirklich. Und jetzt werde ich dich auch nicht mehr pieksen, sondern wir wollen mal Fieber messen. Das müssen wir jetzt jeden Tag tun. Warum? Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, damit wir wissen, wenn zu viele Bakterien in deinem Körper herumspielen. Können die sich dann auch beim Spielen das Bein brechen? Gute Frage. Nein, Conny. Bakterien haben doch keine Beine. Die sind viel zu klein dafür. Die Armen. Nach dem Fiebermessen muss Conny auf die Toilette. Aber sie darf nicht aufstehen. Was nun? Kein Problem. Schau mal, da haben wir hier so eine schöne Schüssel. Die schieben wir dir unter den Po und dann kannst du da ganz einfach Pipi hineinmachen. So, siehst du? Und wenn du später noch mal musst, dann kann dir ja auch deine Mami dabei helfen. Nicht wahr? Natürlich, das kenne ich. Ich bin selbst schon mal im Krankenhaus gewesen. Wirklich? Warum? Was hattest du da? Eine Blinddarmentzündung. Da wurde mir der Bauch ein bisschen aufgeschnitten und der Blinddarm einfach herausgeholt. Wow! Brauchst du den denn nicht mehr? Nein, Conny, den brauche ich nicht mehr. Aber jetzt vergiss nicht, Pipi zu machen. Am nächsten Morgen wird Conny im Bett gewaschen. Das macht Mama. Conny liegt in ihrem weißen Gitterbett, ein paar lustige bunte Bilder an der Wand, daneben der Klingelknopf, mit dem man die Schwester rufen kann. Und vor dem Bett sitzt ihr Teddybär auf dem sauberen Pipitopf. Den Teddy hat Papa am Vortag extra noch hergebracht, zusammen mit frischer Wäsche und Zahnputzzeug. Dass Conny von Mama gewaschen wird, kommt ihr ganz komisch vor. Bauch und das Gesicht. Du Mama? Ja, Conny, was ist? Ich komme mir fast wie ein Baby vor. Weil ich dich wasche? Stimmt, als du ein Baby warst, habe ich dich auch immer so gewaschen. Aber keine Sorge, das kannst du bald wieder ganz allein machen. So, Arm hoch. Ja. Beim Frühstück hat Conny noch gar keinen Hunger. Sie darf ihr Brot und das Obst für später stehen lassen. Dann kommt Schwester Ulla wieder ins Zimmer. Hallöle! Jetzt müssen wir dein Blut untersuchen. Oh, schau mal, was fliegt da oben? Wo denn? Nirgends. Aber siehst du, jetzt ist die kleine Nadel schon in deinem Arm. Das hat überhaupt nicht wehgetan. Das soll es auch nicht. So. Und jetzt fließt das Blut in dieses kleine Röhrchen. Ein bisschen noch. Fertig. Hinaus mit der Nadel. So. Und jetzt kleben wir dir dieses Tigerpflaster auf die Stelle. Das war's schon. Wohin bringst du mein Blut jetzt? Das bringe ich jetzt ganz schnell ins Labor, damit es dort untersucht werden kann. Schnell noch ein bisschen aufräumen. Ja, bald ist Visite. Dann muss es hier ordentlich sein. Was ist Visite? Oh, du kannst aber viele Fragen Lassen fragen. Lassen Sie nur, ich mach das schon. Dann kann ich Conny auch gleich erklären, was eine Visite ist. Oh, danke. Tschüss. Tschüss. Ausführlich erklärt Mama Conny, was eine Visite ist. Da kommen ganz viele Ärzte und Schwestern ins Zimmer, um zu sehen, wie es den Kindern geht. Der Chefarzt lässt sich dann von den anderen erklären, warum jeder einzelne Patient hier ist, was für ihn getan wurde und wie es ihm geht. Zu den Kindern sind die Ärzte immer besonders nett. Conny findet die Visite mächtig interessant. Am besten ist es, als der Chefarzt mit seinem Stethoskop die Lunge von ihrem Teddy abhört. Als dann alle Ärzte und Krankenschwestern wieder draußen sind, ist es auch schon Zeit fürs Mittagessen. Jetzt hat Conny großen Hunger. Hörst du, Mama? Mein Magen knurrt schon ganz laut. Solchen Hunger habe ich. Na, dann lass uns doch mal nachsehen, was es gibt. Oh, sieh nur! Spaghetti mit Tomatensoße, mein Lieblingsessen. Das Mittagessen war schon eine Überraschung für Conny. Aber am Abend gibt es noch eine größere Überraschung. Ira wird in Connys Zimmer gebracht. Sie ist ungefähr so alt wie Conny und gerade am Bauch operiert worden. Dass jetzt ein zweites Mädchen im Zimmer liegt, bedeutet aber auch, dass Mama heute Nacht im Elternzimmer übernachten muss. Die Nachtschwester ruft sie, falls etwas sein sollte. Aber Conny hat sich schon gut an ihr Krankenzimmer gewöhnt. Nach einigen Tagen ist für sie hier gar nichts mehr fremd. Und deshalb findet sie es auch gar nicht schlimm, dass Mama wieder zu Hause schläft. Conny und Ira sind jetzt Freundinnen. Sie teilen sich ihre Schokolade, spielen Spiele zusammen, hören Pixie-Hörspiele und Ira löst mit Connys Hilfe die Fragen aus ihrem Lerncomputer. Welches Tier kann am schnellsten laufen? Ein Elefant, eine Maus, ein Schwein oder ein Gepard? Ein Gepard! Richtig, 10 Punkte, das hast du ja super gemacht. Nächste Frage. Welche Farbe bekommt man, wenn man Rot und Gelb mischt? Grün, Orange, Lila oder Grau? Rot und Gelb. Ich weiß es. Orange. Richtig. Weiter geht's. Nächste Frage. Ist ein Kaktus eine Pflanze oder ein Tier? Das ist leicht. Das ist so leicht, das weiß sogar mein Teddybär. Teddy, ist ein Kaktus eine Pflanze? Den beiden fällt immer wieder etwas Neues ein. Nie haben sie Langeweile. Hinzu kommt, dass die Krankenschwestern jeden Morgen lüften, die Betten machen, Fieber messen, prüfen, wie es den Patientinnen geht und natürlich das Essen bringen. Und an jedem Nachmittag bekommt Conny Besuch von ihrer Mama. Die bringt immer etwas Schönes mit. Bonbons, Kassetten, Connys Pinocchio. Abends kommt Papa zu Besuch. Ich muss doch mal sehen, wie es meinem kleinen Sonnenschein geht. Na, wie sieht's aus? Hallo, Ira. Hallo. Gut sieht's aus. Wir haben den ganzen Tag Mau Mau gespielt. Mau Mau? Ist das nicht dieser afrikanische Regentanz? Wie machst du das mit deinem Bein? Ach, Papi, Mau Mau ist ein Kartenspiel. Ach so. Papi? Hier, bei der Kinderbetreuung. Warum kannst du nicht mal nachmittags kommen? Weil ich nachmittags arbeiten muss, meine Süße. Das weißt du doch. Aber am Wochenende, da komme ich nachmittags. Versprochen? Versprochen. Großes Oberfähnlein, Fiesel, Schweifpfadfinder, Ehrenwort. Jeden Tag muss Conny Turnübungen im Bett machen. Die Krankengymnastin Katrin kommt und zeigt Conny, was sie machen soll, damit das kranke Bein wieder kräftig wird. Aber warum denn mit dem anderen Bein? Das ist doch gar nicht kaputt. Du musst mit beiden Beinen üben, damit sie vom Liegen nicht so schlapp werden. Am besten trainieren wir die Arme danach auch gleich noch. So, und jetzt geht's weiter. Also hoch mit dem Bein. Gut machst du das. Klasse. Nochmal. Prima. Los, nochmal. Sehr schön. Ich kann auch schneller. Oh nein, immer schön langsam die Übungen. Ja, so ist es richtig. Und jetzt das andere Bein. Ja, langsam. Gut so. Ich freue mich schon drauf, wenn ich wieder richtig herumlaufen kann. Bis dahin haben wir aber noch etwas Arbeit vor uns. Vom Reden ist noch keiner wieder auf die Beine gekommen. Also, noch 5-mal hintereinander dieses Bein. Los, Conny. Ja, ja. 1. Schon gut. 2, 3, 4 und 5. Ira und Connys Teddy schauen interessiert zu, wie Conny ihre Krankengymnastik macht. Jeden Tag übt sie fleißig. Und schließlich ist es soweit. Conny bekommt einen Gehgips. Katrin zeigt ihr, wie sie damit laufen kann. Aua! Vorsichtig, Conny. Du darfst am Anfang noch nicht so fest auftreten, weil der Knochen noch empfindlich ist. Das merke ich und es tut weh. Eben. Deshalb hast du ja auch die beiden Gehstützen. Genau in deiner Größe. So passen sie doch, oder? Ja, ganz genau. Aber es ist wirklich schwer, damit zu laufen. Laufen sollst du ja auch nicht. Es reicht, wenn du gehen kannst. Conny übt und übt. Und bald sieht man sie überall mit den roten Gehstützen und ihrem weiß eingepackten Fuß. Sie schafft es sogar ganz allein bis ins Spielzimmer. Hier gibt es viele Spielsachen und Bücher und sogar eine Puppenstube. Conny bekommt von Ulla Verbandszeug und dann kann sie ihrem Teddy auch einen Verband anlegen. Aber trotzdem meint Conny, dass sie jetzt lang genug im Krankenhaus gewesen ist. Mit den Gehstützen kann ich doch auch zu Hause gehen, oder? Guck mal, Ira. Ui, das sieht schon ziemlich gut aus, Conny. Ich werde übrigens morgen entlassen. Was? Dann will ich auch nach Hause. Sofort! Tja, als Ira abgeholt wurde, sind dann wirklich auch Mama und Papa gekommen und haben mich nach Hause gefahren. In meinem Zimmer hatte Papa den Schrank umgestellt. Stattdessen war da jetzt eine Kuschelecke aus Kissen und meinen Stofftieren. Als mein Bein wieder in Ordnung war, durfte ich dann auch wieder rutschen. Und wenn ich zu weit gerutscht bin, wurde ich ganz weich aufgefangen. Mit Wasser und Seife habe ich es trotzdem nie mehr versucht. Übrigens ist mein Bein wieder total heil geworden. Ich konnte sogar tanzen lernen. Ballett. Wollt ihr die Geschichte auch gleich noch hören? Musik. Ich liebe Musik. Deshalb war ich auch schon mal in der Musikschule. Da habe ich bei Margret, der Musiklehrerin, gelernt, ein Instrument zu spielen, das Glockenspiel. Und am Ende habe ich für mein Teddy-Lied sogar einen Preis bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt will ich euch davon erzählen, wie ich das Tanzen gelernt habe. Tanzen macht richtig viel Spaß und es gibt alle möglichen Arten von Tanz. Wenn man aber von Anfang an richtig tanzen lernen will, dann muss man in die Ballettschule gehen. Und das habe ich gemacht. Wirklich. Es fing damit an, dass ich mit Mama in der Oper war. Bei einer Kindervorstellung. Es ist an einem Wochenende, am Sonntagnachmittag, als Conny mit ihrer Mama in der Oper ist. In der Kindervorstellung des Balletts zum Märchen Dornröschen. Gebannt schaut Conny auf die Bühne, wo gerade das Dornröschen einen Solotanz zu tanzen hat. Die kann aber toll tanzen. Mama? Ja, Conny? Weißt du, was ich später einmal werden möchte? Dornröschen? Nein, Operntänzerin. Ach so, Ballerina. Ja, dann musst du aber erst mal tanzen lernen. Oh ja. Eine Ballerina ist die wichtigste Tänzerin beim Ballett. Und Ballett ist so etwas wie Theatertanz zu einer speziell für den jeweiligen Tanz geschriebenen Musik. Das also möchte Conny später gern werden, eine Ballerina. Deshalb bindet sie sich zu Hause einen Umhang um, als Publikum setzt sie ihren Teddy hin und sie legt eine CD mit Opernmusik auf und dann tanzt sie, was das Zeug hält. Das macht sie aber nicht nur heute, sondern fast jeden Tag. So lange, bis... La la la la la la la la la la la la la la la. Was ist denn? Oh, Conny, die schöne Vase. Tut mir leid, Mama, das wollte ich nicht. Hast du wieder tanzen geübt? Ja, und dann bin ich ein bisschen gestolpert. Jetzt mach nicht so ein Gesicht, so schlimm ist es auch nicht. Alle Dinge auf der Welt sind ersetzbar. Aber damit es so schnell nicht mehr passiert, habe ich eine Idee. Vielleicht solltest du lieber in einer Ballettschule richtig tanzen lernen. Was meinst du? Oh ja, eine Ballettschule. Kann ich gleich anfangen? Versprich mir, dass du nicht mehr in der Nähe von irgendwelchen Vasen oder Gläsern tanzt. Dann melde ich dich sofort nach den Ferien an. Ja, versprochen, versprochen, versprochen. An einem Dienstag ist die erste Ballettstunde. Es gibt einen Umkleideraum mit abschließbaren Schränken für die Tasche und die Straßenkleidung. Hier zieht Conny ihr Turnzeug an. Ihre rote Schleife behält sie im Haar. Dann geht sie in den Übungsraum. Gespannt sieht sie sich dort um. An der Wand ist ein riesengroßer Spiegel. Davor ist eine lange Holzstange. Außer Conny sind noch 7 andere Kinder da. Nur 2 davon sind Jungen. Die Ballettlehrerin ist jung und nett. Hallo Kinder, ich bin eure Ballettlehrerin. Aber ihr dürft mich ruhig Steffi nennen. Und damit wir uns alle ganz schnell kennenlernen, setzen wir uns jetzt alle mal zusammen im Kreis auf den Fußboden. So, setzt euch mal bitte hin. Okay. Ja, hier und hier. Ja, noch ein bisschen näher zu mir ran. Ja, das ist toll. So, und jetzt sagt jeder bitte seinen Namen und erzählt ein bisschen was von sich, ja? Du fängst an, okay? Ich? Okay. Also ich heiße Esther und ich möchte tanzen lernen. Ich habe einen großen Bruder und der spielt Fußball. Ich lese gern, ja. Danke, Esther. Und du? Ich bin Conny. Ich habe Dornröschen gesehen. In der Oper. Das war einfach toll. Jetzt will ich Ballerina werden. Und zu Hause beim Tanzen nicht mehr die Vasen kaputt machen. Okay. Der nächste bitte. Jeder erzählt etwas anderes. Einer nach dem anderen. Doch bald sind sie damit durch und dann stellt Steffi eine Frage, über die sich alle wundern. Habt ihr eigentlich alle brave Füße? Passt mal auf. Brave Füße heißt, dass ihr eure Zehenspitzen ganz lang nach vorn streckt. So sehen brave Ballerina-Füße aus. Seht mal her. Ich mache euch das mal vor. Passt auf. Seht ihr? So, und jetzt ihr. Ganz lang ausstrecken. Ja, noch länger. So, und jetzt heben wir alle mal die Zehen an. Hoch mit den Zehen. Ja, toll, macht ihr das. Genau, und jetzt den Fuß zur Seite neigen. Zuerst nach rechts. Und dann nach links. So. Und noch einmal. Und jetzt alle mitmachen, bitte. Einmal nach rechts. Und nach links. Und ganz wichtig ist dabei, immer den Rücken gerade halten. Und die Nase muss oben sein. Genau, toll macht ihr das. Tänzerinnen und Tänzer müssen sich aufrecht halten. Deshalb geht Steffi herum und drückt sanft alle Rücken der Kinder gerade. Nachdem sie die ersten Fußübungen hinter sich haben, lernen die Kinder an der Stange, wie man beim Ballett steht. Also, die Fersen eurer Füße sollen sich berühren. Stellt euch mal hin. Ja, sehr gut. Aber die Fußspitzen, die zeigen nach außen. Nach außen? Ach so. Ja, so ist richtig, Conny. Und den Bauch zieht ihr bitte alle ein. Ja, schön. Und den Rücken lang. Und den Po einziehen. Ja, Conny, du musst die Arme ausstrecken. Schau mal, so wie der Vincent das macht. Ist es so richtig? Ja, aber die linke Hand, die lass bitte dabei an der Stange. Ja. Jawohl, super. Toll macht ihr das alle. Wie kleine Stehaufmännchen stehen die Kinder alle hintereinander an der Stange. Und in dem großen Spiegel können sie kontrollieren, ob sie alles richtig machen. Steffi erklärt den Kindern noch 4 andere Arten zu stehen. Dabei benutzt sie viele fremde Wörter, da beim Ballett Stellungen und Schritte französische Namen haben. So, und jetzt lasst mal die Stangen wieder los und kommt zu mir in die Mitte. Kommt mal her, noch ein bisschen näher ran. So, hört ihr die Musik? Ja. Die ist schön, ne? Ja. Okay, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Eiszapfen. Und ihr seid alle ganz starr. Und nicht bewegen. Die Luft anhalten. Ja, so ist gut. Und nun beginnt die Sonne zu scheinen. Und sie wird größer und stärker. Und die Eiszapfen, die fangen an zu schmelzen. Zuerst wird der Kopf ganz weich. Ja, guck mal, den Kopf könnt ihr schon wieder bewegen. Der ist ja schon geschmolzen. Und jetzt wird der ganze Rest, der schmilzt auch. Und alles wird schlapp. Und was passiert? Wir fallen um. Ja! Wie Matscheeis. Genau. Die Eiszapfen schmelzen unter der Sonne dahin, bis alle Kinder ausgebreitet auf dem Boden liegen. Damit ist die Ballettstunde zu Ende. Das war lustig. Conny freut sich schon auf den nächsten Unterricht. Conny wünscht sich so sehr einen Ballettanzug. Also geht Mama mit ihr einkaufen. Im Ballettladen hängen wunderschöne Trikots mit tollen, bauschigen Röcken aus ganz viel Tüll. So eins möchte ich gern haben. Nein, Conny, das ist ein Tütü. Und ein Tütü bekommt man erst bei einem richtigen Auftritt. Für das Balletttraining brauchst du ein anderes Trikot. Hier, unter diesen kannst du deins aussuchen. Egal welches. Na ja, ein bisschen müssen wir schon auf den Preis achten. Mal sehen. Das hier ist schön. Und das auch. Das passt genau zu meiner Schleife. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob es auch zu deiner Größe passt. Ja. Mutter und Tochter sehen sich noch einige Balletttrikots an und entscheiden sich dann doch für das erste, das Conny ausgesucht hat. Ein rosa Trikot mit einem kleinen Röckchen und einem mit einer Schleife verschlossenen roten Bändchen drumherum. Dazu bekommt Conny ein paar weiche, weiße Ballettschuhe. In der nächsten Ballettstunde geht es schon viel besser mit den komischen Fußstellungen. Jetzt lernen die Kinder an der Stange das Plié. So, jetzt machen wir mal das Plié. Und dabei werden die Knie gebeugt. Aber nicht wie beim Turnen nach vorne, sondern nach außen. Seht mal, so. So wie ich das mache. Ja, dass zwischen den Beinen eine Öffnung entsteht. Ja, mach das mal alles. Ist anstrengend, ne? Ja. Ja. Oh, anstrengend. Aber ein großes, noch tiefer in die Knie. Oh. Ja. Ja. Und die Füße zusammen, Annalena. Die Fersen zusammen. So ist besser. Gut, Conny, sehr schön. Rücken gerade. Ja, Ballett ist anstrengend. Und jetzt lockert euch wieder ein bisschen. Ja, schüttelt mal die Beine aus. Genau. Und die Arme auch ausschütteln. Gut macht ihr das. So, und nun wollen wir mal üben, ein Bein nach vorne zu strecken und mit den Zehenspitzen, das heißt mit der vorderen Zehenspitze, den Boden zu berühren. Ich mache euch das mal vor. Passt mal auf. So. Und jetzt alle. Ja, ihr müsst das andere Bein müsst ihr wieder im Plié haben, sonst geht es nicht. Ja, schön, super. Abwechselnd mit Plié und Zehenstrecken tanzen die Ballettschüler zur Musik. Weil Balletttanzen aber vor allem Spaß machen soll, legt Steffi danach eine Kassette mit Waldgeräuschen ein. Und jetzt werden alle Kinder zu Waldtieren. Ich bin ein Vogel. Conny, was bist du? Ich? Ein Reh. Scheu wie ein kleines Reh starkst Conny durch den Wald, guckt, lauscht, springt dann, als die Musik schneller wird, übermütig im Unterholz herum. Steffi tanzt auch mit. Wie ein Vogel hüpft sie in die Luft und kommt dann ganz leise auf Zehenspitzen wieder auf. Hallo, ihr Waldtiere, springt doch auch mal in die Luft. Und hopp, ja. Und dabei die Zehen strecken. Immer wenn ihr in der Luft seid, die Zehen strecken. Ja, und hopp. Und ganz leise wieder aufkommen, ganz leise. Und nochmal, hopp, alle zusammen. Ja, toll macht ihr das. Zuerst plumpsen alle wie eine Elefantenherde auf den Boden. Aber dann werden sie leiser und leiser. Der Unterricht macht ihnen nicht nur Freude, spielend lernen sie auch, sich so elegant wie Balletttänzer und Tänzerinnen zu bewegen. Und am Schluss der Stunde zeigt Steffi den Mädchen dann noch, wie man sich mit einem Knicks verabschiedet. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Hat's euch denn heute wieder Spaß gemacht? Ja, ja, total. Ja, total! Schön! Bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss, komm gut nach Hause. Tschüss. In jeder Ballettstunde üben die Kinder zuerst an der Stange und dann im Raum. Sie dehnen und strecken sich oft, besonders zu Beginn der Stunde. Denn für Balletteusen ist die Beweglichkeit ganz besonders wichtig. Conny lernt das große Plié und die Beine richtig nach allen Seiten zu strecken. Steffi, warum können wir nicht gleich tanzen? Warum müssen wir immer zuerst diese Dehnungsübungen machen? Na, damit ihr euch nicht verletzt. Die Bänder und Muskeln in eurem Körper müssen zuerst ganz langsam warm gemacht und Stück für Stück immer mehr gedehnt werden. Dann kann auch bei einer plötzlichen falschen Bewegung nicht so leicht etwas passieren. Tatsächlich wird Conny von Tag zu Tag beweglicher. Bald kann sie auf einem Bein auf Zehenspitzen stehen und geschmeidig wie eine Katze springen. Und weil sie fleißig weiter trainiert, ist sie auch nicht mehr weit vom Spagat entfernt. Sie kommt schon fast ganz mit den Beinen runter auf den Boden. Am Ende der Stunde hat Steffi noch eine besondere Überraschung für die Kinder. So, das war's für heute. Und jetzt kommt mal bitte alle ganz dicht zu mir ran, Kinder. Ich habe nämlich eine ganz tolle Überraschung für euch. Stellt euch mal vor, schon bald könnt ihr auf einer richtigen Bühne tanzen. Ja. Als Conny heute vom Ballettunterricht nach Hause kommt, hat sie Mama ganz aufgeregt, etwas zu erzählen. Stell dir vor, Mama, ich soll auf einer richtigen Bühne tanzen, als Schneeflöckchen. Als Schneeflöckchen? Wie geht das denn? Pass auf, ich führ's dir vor. Oh, Moment, ich muss nur schnell die Vase wegstellen. Aber Mami, das brauchst du nicht mehr. Ich kann jetzt tanzen. Und schon zeigt Conny Mama den Schneeflöckchentanz, den sie mit Steffi in der Ballettstunde schon ein wenig eingeübt haben. In der Ballettschule wird jetzt eifrig für die Vorstellung geübt. Und wieder strecken. Ja, und jetzt das andere Bein. Ja, sehr schön. Und wir gehen wieder ins Plié. Ja, die Füße noch etwas auseinander. Genau, so ist gut. Und wieder strecken und auf die Zehenspitzen. Und, ja. Schön halten. Nochmal, komm wieder hoch. Ja. Ups. Und wieder runter. Und jetzt die Schneeflöckchen. Und noch ein bisschen schneller, ja. Weiter so. Conny darf auch schon ein Trikot mit Tütü anziehen. Stundenlang dreht sie sich auf den Zehenspitzen vor dem Spiegel. Am Tag vor der Aufführung übt Conny den ganzen Abend die Tanzschritte. Vor lauter Aufregung kann sie später nicht einschlafen. Conny, bist du denn gar nicht müde? Doch, und wie? Aber ich kann nicht schlafen. Ich bin viel zu aufgeregt. Och, das Lampenfieber. Na, dann komm mal in meinen Arm, meine Kleine. Ich bring dich ins Bett. Ja. Und dann erzähle ich dir noch eine kleine Geschichte. Die von der Prima Ballerina, die davon geträumt hat, dass ihr erster Auftritt beim Ballett ein Riesenerfolg werden würde. Und weißt du, was passiert ist? Nein. Das erzähle ich dir, wenn du dich jetzt schön zudeckst und die Äuglein schließt. So. Also, die Prima Ballerina ist genauso ins Bett gegangen wie du jetzt gerade. Dann ist sie eingeschlafen und sie hat geträumt. Sie hat geträumt, dass sie am nächsten Tag auf die Bühne geht. Und was sieht sie da? Am nächsten Nachmittag ist es soweit. Die Kinder haben sich alle ihre Ballettanzüge und Tütüs angezogen. Die Bühne ist dekoriert, die Zuschauer sind alle da. Kurz vor der Aufführung machen die Ballettkinder zusammen mit Steffi ihre Aufwärmübungen. Mir ist ganz schlecht im Bauch. Ach Conny, du musst dir einfach vorstellen, dass du im Übungsraum bist und genauso übst wie sonst auch. Tu doch einfach so, als ob überhaupt keine Zuschauer da sind. Doch, der ganze Raum ist voller Zuschauer. Und ich kann gar nicht tanzen vor lauter Schlechtigkeit. Immer wieder blickt Conny durch das Loch im Vorhang. So viele Zuschauer. Und meine Füße sind schwer wie Blei. Aber da ertönt die Musik, die den Beginn der Vorstellung ankündigt. Vorhang geht auf. In der Mitte der Bühne steht ein großer Pappschneemann, um den die Tänzerinnen und Tänzer herumtanzen werden. Die Bühne ist hell erleuchtet. Und dadurch sitzen die Zuschauer im Dunkeln und sind von der Bühne aus überhaupt nicht mehr zu sehen. Und Conny tanzt und tanzt und tanzt. Ohne Fehler. Die Zuschauer sind begeistert. Kinder, ihr wart ganz große Klasse. Toll habt ihr das gemacht. Laut auch Spaß gemacht, ne? Und Conny ist immer noch schlecht? Nein. Na siehst du. Alle Ballettkinder müssen noch dreimal nach vorn kommen und sich verbeugen. Das heißt, die Mädchen machen natürlich den Knicks, den sie so lange geübt haben. Dann muss Steffi noch einmal extra vortreten. Und auch Conny und die anderen kleinen Schneeflocken bekommen noch einen Sonderapplaus. nächsten Tag ist Connys Bild in der Zeitung. Unter dem Foto steht: Besonders schön tanzten die kleinen Schneeflocken. Conny hängt es stolz und glücklich an die Wand in ihrem Zimmer. Ob sie im nächsten Jahr wieder in der Zeitung steht? Ein Bild von mir in der Zeitung. Das war schon toll. Noch toller aber war, dass mein erster Ballettauftritt so riesig geklappt hat. Es war nicht der letzte. Schon ein halbes Jahr später haben wir wieder ein Stück eingeübt. Und da waren wir noch viel besser. Und das Tütü habe ich immer noch. Genauso wie den Ballettanzug mit dem roten Band und der Schleife. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass es noch was Schöneres gibt als Tanzen? Weihnachten und Geburtstag und Ferien und Spaghetti und selbstgemachte Pizza und noch mehr Geschichten von Conny. Ja! Wer lernt jeden Tag dazu und probiert gern Neues aus? Wer ist fröhlich und ganz wunderbar? Mit wem vergeht die Zeit im Nu? Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar?